Ich lese zwei sehr kurze Texte von Daniel Granin. Der eine bezieht sich auf eine Veranstaltung in Nürnberg. Die war veranstaltet, soviel ich weiß, von der SPD und einigen anderen Organisationen. Es ging um eine Art Erinnerung an bombardierte Städte im Zweiten Weltkrieg. Ich sollte auch dahin fahren nach Nürnberg, aber es gab dann ein Veto vom Politbüro. Das war schon das Zerwürfnis mit Gorbatschow. Ich konnte also nicht dahin fahren. Ich sollte sprechen über Warschau. Ich habe da nur einen Text hingeschickt. Daniel Granin war dort, um über Köln zu sprechen. Und das ist ein Absatz aus seiner Erinnerung an diesen Tag in Nürnberg. Vor meinem Auftritt wurde ein Film über Köln gezeigt, wie die Alliierten Köln bombardierten. Von der Stadt blieb weniger als ein Drittel. Alles verwandelte sich in rauchende Ruinen. Neben mir saß eine ältere Deutsche. Sie schluchzte und tupfte sich die Augen mit einem spitzen besetzten Tuch. Plötzlich überkam mich Wut. Wut auf sie, Wut auf mich selbst, weil mich dieser Film berührt hatte und ihre Tränen. Da wurde ich angesagt. Die Scheinwerfer suchten mein Gesicht. Der Saal wurde weit wie eine schwarze Grube. Ich hatte meinen ersten Satz gefunden. Lange hatte ich an ihm herumgebastelt, um ihm irgendwie meine Überlegungen folgen lassen zu können. Davon, dass es gut ist, dass nicht nur wir uns erinnern, sondern auch ihr nicht vergesst. Etwa so wollte ich beginnen. Es ist nicht wenig, Anteil zu nehmen, aber man muss wohl auch selbst etwas tun. Stattdessen platzte ich unvermittelt, noch böse und finster heraus. Soeben haben wir diesen Film über Köln gesehen. War das schlimm? Ja, was mit Köln geschah, war natürlich schrecklich. Am gleichen Tag habe ich in einem Schützengraben bei Leningrad gesessen. Tag für Tag flogen über uns Junkers in Formation und bombardierten Leningrad. Wir verfolgten sie hilflos fluchend mit unseren Blicken. Dann hörten wir die Einschläge. Am Horizont standen Rauchsäulen. So ging es Tag für Tag, nicht Wochen, nein, Monate lang. Deshalb empfanden wir 1942, als wir von der Bombardierung Kölns durch die Alliierten erfuhren, nichts als Freude. Wir hatten kein Mitleid. Ja, es war nichts als Freude. Ein Text vom Januar 1991. Verletzte Seelen. Nach der BRD und der DDR bin ich nun erstmals in Deutschland. Mich hat in diesem Berlin ohne Mauer vieles erstaunt und erregt. Ein erstes bewegendes Erlebnis hatte ich am Brandenburger Tor. Stände, Auslagen, Handel an der Stelle, wo die Grenze verlief, und wo die Brautschau beider Berlins stattfand. Inmitten der angebotenen Kleinwaren, Getränke und Würstchen, dunkelblaue Pelzmützen von DDR-Soldaten und unsere dunkelgrünen Mützen gleicher Fasson. Das ginge ja noch. Etwas weiter aber entdeckte ich Uniformmützen von Offizieren und Generälen. Woher stammen sie? Aus welchen Beständen? Von welchen Köpfen? Da ist die Uniform eines sowjetischen Majors, etwas abgetragen schon, mit Medaillen und Abzeichen. Auf dem Asphalt liegen Uniformmäntel von Soldaten. Und auf den Tischen Militärgürtel, Dokumente, Ehrenurkunden, Diplome, Aktivist der kommunistischen Arbeit. Neben der Tatsache des Verkaufs an sich war an alledem noch etwas Beschämendes. Mir ist nicht gleich klar geworden, was es war. Plötzlich aber, als ich meinen Blick über diesen Platz und das Brandenburger Tor schweifen ließ, erblickte ich in der Ferne das Symbol unseres Sieges, die letzte Zitadelle des Faschismus, um die ein tödlicher Kampf geführt wurde. Als auf dem Reichstag die rote Fahne gehisst wurde, war dies der entscheidende Augenblick des großen Sieges, ja wahrscheinlich des Endes des Zweiten Weltkriegs. Und an dieser Stelle wird nun 45 Jahre später das verkauft, was als Soldatenehre galt, verkauft zum Ergötzen an den deutschen Spießer. Ich verurteile diesen Spießer nicht und auch unsere Soldaten mit ihrem freudlosen Garnisonsleben kann ich verstehen. Ungern zwar, aber es ist möglich. Verurteilen kann man niemanden, aber es ist bitter. Obwohl Schuldige gibt es natürlich. Aber selbst wenn wir sie nennen, wird sich kaum etwas ändern. Ich suchte nicht nach Schuldigen, ich suchte nach Antworten auf Fragen, die mich bedrängten. Die betrübten, ratlosen Gesichter meiner deutschen Freunde aus der DDR erinnerten mich irgendwie an die Stimmung einiger meiner Freunde in Moskau und Leningrad. Menschen, die den größten Teil ihres Lebens oder ihr ganzes Leben im sozialistischen Deutschland gelebt haben, erscheint vieles ungewohnt, ja unbequem. Ich habe viele Vorwürfe, Beschwerden über die neue Ordnung gehört, über die Preise, die Veränderung der ganzen Lebensumstände, in denen man ein anderes Verhältnis zum Geld, auch zur Arbeit braucht. Schriftsteller, Künstler sind über das Schicksal der Kunst unter diesen Bedingungen der Konkurrenz besorgt. Bei vielen habe ich Unruhe wahrgenommen, als nahe irgendetwas Dunkles, Schweres, das die Menschen entzweien kann. Die Menschen fürchten, dass jeder auf sich gestellt bleibt und im Alleingang für seine Existenz kämpfen wird. Auf all dies ließe sich sicher eine Erwiderung finden. Früher oder später mussten auch die anderen Länder des sozialistischen Lagers den Weg der Marktwirtschaft einschlagen. Dieses Unvermeidliche verlangt natürlich Mut. Aber es gibt dabei etwas, das man hier auf deutschem Boden besonders schmerzvoll spürt.